Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse Frauen. Wer von euch sagt das so krass, ich hasse Frauen? Wer von euch hasst, wenn nicht alle Frauen, aber eine ganz bestimmte Frau? Und was ist da vorgefallen? Wer von euch findet Frauen generell nervig, generell langweilig, generell verschlagen vielleicht, generell doof? Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, ich hasse Frauen, ich finde Frauen blöd. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Wir sind ein bisschen später dran hier im Fernsehen, haben aber im Radio bei 1Live schon angefangen und am Telefon habe ich die Marion, mit der ich gerade auch schon ein bisschen geplaudert habe. Und die hat gerade gesagt, sie findet Frauen, ich habe es mir extra aufgeschrieben für euch, die findet Frauen boshaft, die findet Frauen intrigant und arrogant. Stimmt, Marion, ne? Jawohl. So hast du es gesagt. Ja. Und du hast gerade gesagt, dass Frauen heutzutage einen Stellenwert in der Gesellschaft haben, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Erklär das doch mal, wie du das meinst. Also das meine ich insofern, also sowohl im beruflichen wie auch irgendwo im privaten Bereich, dass Frauen irgendwie alles Mögliche tun, um ihren Vorteil zu sehen oder ihren Vorteil zu nutzen. Und das auch noch, wenn möglich, auf Kosten anderer oder anderer Frauen. Mhm. Also du hast wirklich generell eine sehr schlechte Meinung über Frauen. Ja, richtig, ja. Gibt es denn auch Ausnahmefrauen in deinem Umfeld, wo du sagst, die ist anders als alle anderen? Also du hast gerade über dich gesagt, dass du dich so nicht siehst. Mhm, ist ja auch klar, ne? Gibt es denn eine gute Freundin? Eine gute Freundin, Vincent? Nein, es gibt einen ganz guten Freund, mit dem ich schon seit 20 Jahren befreundet bin. Es gibt keine gute Freundin? Nein. Mann. Nein. Was hältst du denn von so diesen ganzen Gleichberechtigungsdebatten und Quoten und was es also gibt? Ich sag mal, Gleichberechtigung finde ich schon okay, aber ich denke mal, die Frauen haben es auch irgendwo in den letzten Jahren irgendwo so ein bisschen überspitzt. Mhm. Also sie wollen emanzipiert sein, sie wollen möglichst alles ja, erreichen. Ich sag ja, was ich schon eingangs erwähnt habe, sowohl beruflich wie auch privat und das, wenn möglich, noch auf Kosten anderer. Mhm. Es spielt keine Rolle mehr, also sie wollen einfach Frauen, denke ich mir mal, heutzutage wollen einfach mehr sein, als sie wirklich sind. Aber ich frage mich auch, warum und welchen Preis bezahlen sie dafür? Sie vermarkten sich, sie outen sich, egal ob es positiv oder negativ ist, obwohl ich sagen muss, also die Bilanz sehe ich mehr als im Negativen. Mhm. Weil also du würdest schon sagen, wenn man erstmal so ganz plakativ eine Überschrift sucht, du würdest sagen, Frauen sind die schlechteren Menschen auf der Welt? Irgendwo schon, ja. Irgendwo schon. Ja. Das ist eine These von einer Frau, von Marion, 34 Jahre, die sich heute als erstes zu dem Thema hier bei mir gemeldet und geäußert hat. Ich danke für deinen Anruf. Ich bin gespannt, was da jetzt im Laufe der Sendung alles kommt. Alles klar. Tschüss, Marion. Ja, ciao, Marion. Es gibt aber auch so sehr viele nette Frauen, Marion. Tschüss. Jetzt ist ein Mann dran und der Mann heißt Herbert und der ist 33. Herbert. Guten Abend, grüß dich. Thema, ich hasse Frauen, ich finde Frauen blöd. Ja, also... Würdest du das so sagen? Ich könnte sagen, ich verachte eine Frau. Du verachtest eine bestimmte Frau? Richtig. Was ist da vorgefallen? Wer ist das? Das ist meine Noch-Frau. Mhm. Wir leben in Scheidung. Und sie hat mich sitzen lassen mit zwei kleinen Kindern. Mhm. Was heißt denn sitzen lassen? Ja, sie wollte in Urlaub fahren zu ihrer Mutter, die eine gewisse Entfernung weit weg wohnt, wollte da eine Woche Urlaub machen und den Urlaub habe ich ihr gewährt für eine Woche. Sie ist weggefahren, aber ist da nie angekommen. Du hast ihr den Urlaub gewährt für eine Woche, klingt ja schon ein bisschen makkerhaft, ne? Nein, nicht gewährt, nein, es war eine schwere Zeit. Also meine Eltern sind kurz zuvor beide kurz ineinander gestorben. Am 14.02. ist mein Vater gestorben, 96, am 14.03. ist meine Mutter gestorben, auch 96, und am 14.04. ist dann meine Frau in Urlaub gefahren. Ach so. Ja. Ja, was meinst du denn, warum verhält sie sich so? Tja, das ist eine gute Frage. Die Frage würde ich von ihr gerne auch beantwortet haben. Na gut, du kennst sie besser als ich sie kenne. Und du wirst wahrscheinlich irgendwelche Mutmaßungen hin und her lancieren im Kopf. Ja, also ich denke mal, dass sie vielleicht mit der Situation mit den kleinen Kindern überfordert war. Das war für sie auch nicht ganz einfach. Das waren zwei Geburten kurz hintereinander. Die Kinder von uns sind 13,5 Monate gerade auseinander. Mhm. Und das war auch für sie keine einfache Zeit. Wo genau sind die Kinder jetzt? Die Kinder sind bei mir zu Hause. Die sind bei dir? Mhm. Ich habe auch das Sorgerecht für die Kinder. Ja. Und du hast überhaupt keinen Kontakt mehr zu der Frau? Ich könnte Kontakt zu ihr aufnehmen. Ich habe das auch mal getan, aber von ihrer Seite her ist da überhaupt nichts, was sie irgendwie anwenden möchte, um wieder herzukommen. Mhm. Und sie kümmert sich überhaupt nicht um die Kinder. Sie fragt nicht nach, wie geht's den Kindern? Nein. Das ist schon hart, ne? Das ist sehr hart. Ja. Wie lange kennst du diese Frau? Kennen tue ich die Frau jetzt 6 Jahre. Sechs Jahre? Das ist eine lange Zeit. Da sollte man eigentlich denken, man kennt einen Menschen wirklich. Aber offensichtlich... Scheinbar doch nicht. Ist dieses Verhalten für dich so überraschend gekommen, dass du sagst, ich erkenne diese Frau überhaupt nicht wieder? Das kann man so sagen, ja. Mhm. Also hat sie sich dir vorher ganz anders gezeigt und dargestellt? Ja, richtig. Mhm. Wir hatten zwar unsere Eheproblemchen, wie jeder oder überall das vorkommt, aber es war im Prinzip ein normales Verhältnis. Weißt du denn, wie sie jetzt lebt, was sie genau macht? Nein, weiß ich nicht. Mhm. Du hast das Sorgerecht, du hast die Kinder und sie kümmert sich überhaupt nicht um die Kinder. Genau. Und da bleibt jetzt schon so ein Gefühl wie Hass oder wie tiefe Abneigung zumindest. Tiefe Abneigung oder Verachtung, ja. Mhm. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Ihr seid verheiratet, ne? Noch, ja. Wir leben in Scheidung. Mhm, ja. Nun ist das eine Erfahrung, die nun, weiß Gott, nicht schön ist, die sehr schlimm ist. Meinst du, dass du aufgrund dieser schlechten Erfahrung mit dieser Frau jetzt generell Frauen skeptischer gegenübertreten wirst demnächst? Nein. Das nein, überhaupt nicht. Mhm, ja. Nee. Da bin ich also, für andere Frauen bin ich auf jeden Fall offen. Mhm. Das finde ich gut. Es hätte ja sein können, dass du ja sagst, ich mach dicht und alle Frauen sind wirklich das Letzte. Nein, jeder Mensch ist ein Unikat. Mhm. Mhm. Ja, und dieses Unikat war halt eben nicht so schön. Ja. Ich habe dich richtig verstanden, dass du generell auch die Hoffnung aufgegeben hast, dass da noch irgendwie was passieren könnte, was Vernünftiges. Richtig, genau, weil von ihrer Seite her kommt ja nichts. Ich habe mit ihr 2-3 Mal telefoniert und also von ihr kam nur Ablehnung. Wie hat sie sich denn da gegenüber den Kindern verhalten und wie ist sie mit den Kindern umgegangen? Eigentlich normal. Mhm. Normal. Aber was geht da in einer Frau vor, dass sie ihre beiden Kinder einfach sitzen lässt? Hinter sich lässt. Ja, sitzen, ja, sie wusste ja auch, wie ich zu den Kindern stehe und sie hat sich halt eben gesagt, denke ich mir mal, bei mir sind sie in guter Hand. Mhm. Schlimm und unglaublich eigentlich und ganz traurig. Kann man so sagen, ja. Ich wünsche dir, dass du viel Kraft hast, um die Kinder gut zu erziehen und dass du das Beste jetzt aus deiner Situation machen kannst, Herbert. Und ich wünsche dir eine neue, tolle Frau bald. Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank. Alles Gute. Okay. Tschüss, Herbert. Es geht weiter mit Peter und Peter ist 32 Jahre alt. Hallo, Peter. Peter? Jetzt muss ich mal die Regie fragen. Ich höre irgendetwas im Hintergrund. Peter, 32 Jahre alt. Das scheint nicht zu klappen. Was machen wir? Frage in die Regie. Dann geht es weiter mit Irene. Und Irene ist nicht da. Ich glaube, jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Wir machen mal ein bisschen Musik. We'll be right back. ihr Lieben, wir haben wirklich ernsthafte technische Probleme. Unsere ganze Computeranlage ist abgestürzt. Die Kollegen in der Regie und in der Technik rödeln gerade wie Wilde. Wie wild, um uns wieder hinzukriegen. Ich bitte euch noch um etwas Geduld. Und ich sage euch nochmal unser Telefonnummer in der Hoffnung, dass gleich wieder alles klappt. Ruft uns bitte an, wenn ihr euch bei mir äußern wollt zu dem Thema. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen. Wenn wir das nicht hinkriegen, weiß ich gar nicht, was wir machen sollen. Wir haben erst 12:45, dann können wir diese Sendung gar nicht weiter hier durchführen. Also ich bitte euch noch um ein bisschen Geduld und bin guter Hoffnung, dass die Kollegen das schaffen. Aber manchmal liegt der Teufel ja im Detail und man kann es vielleicht nicht schaffen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir versuchen es. Ich hoffe, dass es klappt und dass der Technikgott uns wohlgesonnen ist. Die Technikgöttin. Sebastian, 26. Hm? Hey, du bist da. Ja, bin ich da. Das ist sehr schön. Das heißt, du bist jetzt unsere Rettung. Wir können weitermachen. Ja. Ja, Sebastian. Domian. Ja. Bist du das? Was? Ja, ich muss jetzt mal fragen, ob du das bist, nach dem ganzen Gewusel, was ich so gehört habe. Gewusel? Ich bin's persönlich, ja. Und das ist gut. Wir sind jetzt auf dem Sender. Ja. Die Menschen sehen und hören uns. Ja. Also, das Thema heißt, ich hasse Frauen, ich finde Frauen blöd. Ja, Domian, das ist immer so eine Frage, ob man Frauen hasst, ne? Wenn ein Mensch alle gewisse Situationen erlebt hat im Leben und versucht, diese Situation zu kompensieren, ist immer eine Frage, hasst er Frauen oder hasst er sie nicht, ne? So, du hast eine ganz bestimmte Situation mit einer bestimmten Frau erlebt. Ja. Erzähl mir von der Situation. Ja, es war ganz einfach so, ich habe mich mit einer Freundin, also sag ich mal mit einer Lebensgefährtin, die ich ein Jahr lang hatte, gezofft, richtig, also auch körperlich, sie hat mir eine Blumenvase über den Kopf gehauen, ähnlich ist, ich habe mich dann gewehrt und ähnlich ist, und sie hat dann wirklich also nachts ein Ding losgetreten und behauptet, ich hätte sie vergewaltigt, ich hätte sie, ja und, es sind ja mehrere Geschichten passiert, mit der Waffe bedroht und so weiter. Das hat sie dir vorgeworfen? Das hat sie mir nicht nur vorgeworfen, ist so, ich war mal früher Detektiv und ich habe auch eine Waffe im Haus gehabt. Sebastian, gehst du bitte noch näher an den Telefonhörer? Ja, mach ich. Ich habe also eine Waffe im Haus gehabt und war auch Detektiv und brauchte diese Waffe aus Grund, sag ich mal, jetzt von einer kriminaltechnischen Seite, ja. Also sie hat dich beschuldigt, dass du sie vergewaltigt hast und dass du sie mit einer Waffe bedroht ja, hast? Ja, genau, und die ganzen Fakten und alles, das sprach natürlich alles eine eigene Sprache, das sprach für sich, nicht? Was heißt es war, das? Es war also wirklich so, die Sachen waren ja vorhanden, es war eine Waffe vorhanden, die ist vorhanden, jenes vorhanden. Das heißt also, nochmal im Klartext, du hast es nicht gemacht, so sagst du es? Ich habe es nicht gemacht, das gab's da. Aber man hat dir nicht geglaubt? Ja, es ist nie zum Gerichtsverfahren gekommen, weil es war eine ganz klare Bedingung von ihr, entweder ich rücke 150.000 Mark raus oder sie geht vor Gericht und so weiter. 150.000 Mark? Ja, es war eine Erpressung. Also sie hat dich mit 150.000 Mark... Sie hat mich erpresst, aber das Problem, Domian, da brauchen wir gar nicht damit drumherum reden, es war ganz einfach so, ich habe dafür keine Zeugen, also es ist so, solche Geschichten wie Vergewaltigung und ähnliches laufen immer unter vier Augen ab. Und auch eine Frau, die vergewaltigt wurde, da ist ja das Problem für den Richter immer oder für den Staatsanwalt oder wer auch immer das prüft, ist sie vergewaltigt worden, ja oder nein. Und das, was mir passiert ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich leide da seelisch dermaßen drunter, dass ich ganz einfach sagen muss, ich kann einer Frau eine Vergewaltigung nachvollziehen. Ich kann es echt nachvollziehen, wenn sie vergewaltigt worden ist. Weil das, was mir als Mann passiert ist... Also du fühlst dich im übertragenen Sinne auch vergewaltigt? Ja, ja. Wirklich. Jetzt, ich habe also... Lass uns den Fall mal... Der Fall ist mir noch nicht ganz klar. Ja. Hat sie dich denn angezeigt? Ja, natürlich. Ja, sie hat dich angezeigt. Und sie hat gesagt, wenn du mir 150.000 Mark zahlst, ziehe ich das alles ja, jetzt zurück. Ja, das war natürlich bei der Anzeige gesagt. gesagt. Natürlich hat sie das nicht, aber das hat sie zu dir gesagt. Das hat sie zu mir gesagt. Hast du ihr 150.000 Mark gezahlt? Nein, habe ich nicht. Und es ist aber nicht zur Verhandlung gekommen? Es ist nicht zur Verhandlung gekommen, warum weil nicht? Es war so, es sieht so aus, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, das sage ich auch ganz ehrlich. Sie war mir irgendwo in einer gewissen Art und Weise hörig, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ich bin ein Mann oder ein Mensch, der sagt, ich möchte gerne mit jemandem meine Probleme besprechen können, ich möchte gerne darüber diskutieren können, aber ich brauche keine Frau, die mir hörig ist, die nur, sag ich mal, jetzt auf gut Deutsch gesagt, die Beine breit macht und sagt, okay, hüpfe über mich rüber und das nicht, ist gleich gegessen. Nicht so ausschweifend. Warum hat sie dich dann letztendlich, also ist es nicht zur Verhandlung gekommen, warum hat sie einen Rückzieher gemacht? Ja, weil sie gesagt hatte, ich möchte diesen Mann haben. Ich hatte mich ja damals von ihr getrennt. Und sie hat gesagt, ich will mit dem Mann weiter zusammen sein. Und welche Druckmittel habe ich? Die hat sie ausgespielt. Ja. Seid ihr denn dann zusammen geblieben? Ja, ich musste ja zwangsweise. Achso, du bist quasi, du hast keine 150.000 Mark bezahlt. Nein, dafür hast du, dafür? Sie hat mich zwangsweise dazu rekrutiert, dass ich mit ihr zusammenbleiben musste. Wie lange denn? Frag mal, lieben Gott, ein Jahr, zwei Jahre. Ja, wie ein Jahr, zwei Jahre. Wie lange warst du denn danach mit ihr noch zusammen? Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Und wie ist es dann? Ich gehe davon aus, dass ich mich dermaßen abgesichert habe, dass sie nicht mehr sagen konnte, dass ich sie vergewaltigt hätte. Dann ist es über einen Rechtsanwalt und Mikrofon im Haus und ach, was haben wir nicht alles unternommen. Und dass ich mich dann in wirklich, also ich sag mal, in einem fairen Ton von ihr verabschiedet habe, gesagt habe, guten Tag, da wollte sie nicht rausgehen, habe ich Polizei gerufen, habe gesagt, gut, die Frau will aus meinem Haus nicht verschwinden, sie will mein Grundstück nicht verlassen, ich werde sie nicht anfassen, ich werde weder irgendeinen Angriff gegen sie machen, um sie rauszukatapultieren. Ist sie dann letztendlich gegangen? Nein, es ist die Polizei gekommen, hat sie rausgeholt. Hast du denn irgendwas von der Frau nochmal gehört? Überhaupt nichts mehr. Überhaupt nichts mehr? Ja, nur. Sie hat also nicht mal bei dir angerufen, keine Briefe geschrieben, gar nichts. Nein, du kannst ja, was willst du denn machen? Du bist als Mann ein gewisses wertloses Objekt in diesen Bereichen, ne? Ganz ehrlich. Also meine Frage war jetzt, ob sie sich bei dir nochmal gemeldet hat und du sagst, ja, natürlich hat sie sich gemeldet. Sie hat versucht, mit mir wieder zusammenzukommen. Sie hat versucht, gerade hast du gesagt, nein, sie hat sich nicht gemeldet danach. Ja klar, in den Bereichen, aber ich bin nicht drauf angesprungen. Sofern ich gehört habe, dass sie dran war, habe ich aufgelegt und habe gesagt, und tschüss. Vielleicht seid ihr beide ein bisschen neben der Kappe. Also du klingst auch so ein bisschen seltsam, finde ich. Oder bist du einfach ein Opfer dieser ganzen Geschichte? Du, ich sag mal so, wenn du das jetzt so hörst, du hörst immer eine Meinung, da gibt's ja auch noch ein zweites. So, ich bin ein Mensch, sag ich mal, der ein gewisses Fairplay spielt. Die eine Meinung ist ja schön und gut, wie sich das eine darstellt, das andere kann sich ganz anders vorstellen. Wir können diesen Fall auch gar nicht klären und ich will den auch gar nicht bewerten. Du solltest ja auch nur deine Geschichte erzählen und begründen, warum du nicht so auf Frauen oder auf diese Frau eben stehst. Frage jetzt an dich aber auch, du hast, wie du es jetzt dargestellt hast, eine sehr, sehr schlechte Erfahrung mit einer Frau gemacht. Gehst du erstmal so auf große Distanz zu Frauen oder bist du auf Distanz gegangen seitdem? Ja, das Problem ist so, ich gehe nicht auf Distanz zu Frauen, sondern das Problem ist ganz einfach das, dass wenn ich eine Frau kennenlerne, wo ich sage, Mensch, du hast einen Fundskerl und die ist echt gut drauf, dass ich diese Frau mit meinen Problemen ganz einfach belaste aufgrund dessen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Kannst du denn nochmal Vertrauen schöpfen zu einer Frau? Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einer Frau vertrauen werde, in dem großen Vertrauen, was ich einer Frau entgegenbringen würde. Also eine ganz schlechte Erfahrung von Sebastian, der üble Dinge mitgemacht hat, so wie er es jetzt beschrieben hat. Zum Thema, ich mag keine Frauen, ich hasse Frauen, ich finde Frauen blöd. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss, Sebastian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0180-567-8111 zum Thema, ich hasse Frauen generell oder ich hasse vielleicht eine Frau. Vielleicht sagt ihr von einer ganz bestimmten Frau, diese Frau kann ich nicht ab. Oder vielleicht seid ihr so der Auffassung, dass euch so generell Frauen nicht liegen. Die sind euch vielleicht zu nervig oder zu laut oder zu berechnend. Vorhin die erste Anruferin hat gesagt, Frauen sind intrigant. Wenn ihr so eine Pauschalverurteilung für richtig findet, dann werdet ihr vielleicht auch ein Gesprächspartner für mich heute Abend. Erzählt es mir, begründet es mir, streitet vielleicht auch mit mir. 0180-5678-111. Michael, 37 Jahre alt. Ja, morgen Domian. Schönen guten Morgen. Was ist denn bei dir passiert? Eins vorweg, im Prinzip halte ich Frauen für tolle Wesen. Ja, schön, das ist beruhigend. Aber ich hasse eine Frau. Eine Frau? Ja. Was? Und zwar, Ich bin vor 3 Jahren geschieden worden von meiner Ex-Frau. Mhm. Alles im Freundschaftlichen auseinandergegangen. Mhm. Ne? Dann habe ich jemanden kennengelernt, mit der bin ich zusammengezogen. Die Frau hatte 2 Kinder. Mhm. Wir haben uns eine Eigentumswohnung zusammen gekauft. Mhm. Natürlich habe ich auch mein Geld mit reingesteckt, allerdings alles auf ihren Namen, da ich ja kein Eigentum haben durfte, so wegen unterhaltmäßig und so. Mhm. Ja, dann habe ich das ungefähr 6 Monate alles ausgebaut, Dachboden ausgebaut, etc., mit Kinderzimmer und alles. Ja, und wo alles fertig war, dann hatte der Mohr seine Schuldigkeit getan und durfte gehen. Und ich zahle jetzt fleißig mal immer noch mit ab. Für die Eigentumswohnung? Aber nicht mehr. Für die Eigentumswohnung? Richtig, und habe auch keine rechtlichen Sachen irgendwie in der Hand, um da irgendwie Geld einzuklagen. Wie viel zahlst du da im Monat ab? Ich zahle 600 Mark im Monat. 600 Mark. Wie lange wird das noch so sein? 6 Jahre lang. 6 Jahre. Ja. 6 Jahre lang 600 Mark. Ja. War das so schlagartig, als alles schön fertig war? Hat sie gesagt, hier, Michael, das war tschüss. So mit der Rechnung wurde das gemacht. Du unterstellst ja. Ein Streit vom Zaun gebrochen. Mhm. Und das war dann, das reichte dann. Dann musste ich mir eine eigene Wohnung nehmen. Also ich habe mir die Wohnung auch genommen. Also du unterstellst dieser Frau, dass sie von Anfang an dich da rangezogen hat. Ja, richtig. Und dich wirklich benutzt hat, und in dem Moment, wo alles fertig war, hat sie ganz berechnend diesen Streit vom Zaun gebrochen, um dich loszuwerden. Ganz genau. Und das, meine Blödheit war, nachdem ich die Wohnung hatte, ist sie immer noch 2-3 Monate zu mir gekommen, abends oder am Wochenende, um mit mir ins Bett zu gehen. Mhm. Und ich war so doof und dachte, naja, vielleicht kriegt man doch diesen Wege ja irgendwie wieder zur Vernunft oder so. Also sie hat dich sexuell auch noch ausgenommen. Ja, richtig. Im Nachhinein. Hast du nicht einen, als du geschnallt hast damals, was da abgeht, nicht einen ungeheuren Zorn und Hass auf diese Frau gehabt? Schon direkt am Anfang? Oh ja. Mhm. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich hätte sie, wenn sie im falschen Augenblick vor mir gestanden hätte, ich hätte sie umbringen können, ehrlich. Gab es denn richtig schlimme Streitereien auch, wo du ihr das alles in den Kopf geschmissen hast? Ja, klar gab es das, natürlich. Wie entschuldigt sie sich denn? Wie rechtfertigt sie sich denn? Rechtfertigt sich in dem Moment gar nicht, sondern sie schiebt dann die Schuld auf mich. Mhm. Mhm. Das funktioniert nicht mehr und du, ich kann mit dir eben nicht. Richtig. Mhm. Und dann, sie war ja so gemein und sie hat dann so Kontaktanzeigen aufgegeben und telefonische Kontaktanzeigen und hat sie mich auch angerufen, hat mir die vorgeführt und hat mir erzählt, mit wem sich alles vertrifft und all sowas. Achso, so Psychokisten kamen da auch noch dazu. Ja, dann hat sie. Also sie hatte richtig Lust daran gehabt, dich sogar zu quälen. Ja, so kam mir das vor. Mhm. Ja, dann so Anzeigen, nach einer großen Enttäuschung suche ich jetzt die Liebe meines Lebens, so nach dem Motto. Diese Art von Anzeigen hat sie natürlich noch dann nebenbei aufgegeben. Wann hast du denn kapiert, du hast gerade gesagt, dass sie sexuell dann auch mal was von dir wollte und zu dir gekommen ist. Wann hast du und wie hast du kapiert, dass das auch alles nur Masche ist? Das war dann ein Abend, wir hatten uns verabredet und sie ist nicht erschienen. Ich denke, das kann ich mir einfach gar nicht mehr ziehen, sowas. Ich kriege meine ganze Umwelt, kriege ich überhaupt nicht mehr mit, was nebenan überhaupt noch alles passiert. Ja, weil ich auch ziemlich fixiert war auf sie. Ich habe sie geliebt. Ja, und gab es denn dann irgendein Telefonat oder wie ging es denn dann weiter? Ja, ich habe dann mit ihr telefoniert und habe ihr gesagt, dass ich mir das nicht mehr ziehen kann, auch wenn es mir wirklich schwer gefallen. Ja, und sie meinte dann wohl, ja, das wäre sowieso das Beste, sie hätte ja sowieso noch einen anderen. Hast du seitdem keinen Kontakt mehr zu ihr? Nein, gar keinen. Das Schlimme ist, ihre Kinder haben mich geliebt. Ich habe die Kinder geliebt und wenn ich die mal zufällig sehe beim Einkaufen, also so, sie springen mir in die Arme und fragen, warum kommst du nicht mehr und so. Siehst du denn diese Frau auch zufällig irgendwie in der Stadt? Bitte? Siehst du diese Frau auch zufällig irgendwo mal? Nee, bis jetzt hat das immer geklappt, dass ich dem aus dem Weg gegangen bin. Wie lange liegt das jetzt, wie viel Zeit liegt jetzt dazwischen? Vom letzten Jahr. Ein Jahr schon. Ein Jahr. Mhm. Und rechtlich kannst du da überhaupt nichts machen. Rechtlich kann ich gar nichts machen. Und du würdest jetzt von dir aus auch sagen, die Liebe war so stark, dass wirklich dieser blöde Spruch zugetroffen hat, Liebe macht blind. Ja, das stimmt. Gab es denn, wenn du jetzt im Nachhinein so ein bisschen die Situation Revue passieren lässt, gibt es da was am Anfang eurer Bekanntschaft, eurer Liebe, was dich eigentlich hätte schon stutzig machen sollen, wo du aber rüber hinweggegangen bist? Ja, ich schwer zu sagen. Das Einzige, was nicht so hinhaut und was mir nicht gefallen hat, sie hat es nicht geschafft zu akzeptieren, dass ich auch eine Tochter habe, um die ich mich alle 14 Tage kümmere. Mhm. Auch schon ein schlechtes Zeichen eigentlich, ne? Ja. Ja, und das, ja. Und das, sie wusste, dass, also meine Tochter würde ich niemals aufgeben. Mhm. Und das wusste sie. Ich habe gerade schon die anderen Anrufer gefragt, die auch üble Dinge erlebt haben. Macht dich das jetzt auch wieder allen Frauen? Macht dich das allen Frauen gegenüber skeptisch? Nein, gar nicht. Weil das wirklich die Frauen, die es ehrlich meinen, würde ich Unrecht tun in dem Moment. Mhm. Also im Moment ist es so, dass ich am Anfang immer eigentlich das Gute glaube. Mhm, das ist auch eine schöne Einstellung, finde ich. Und mich dann eigentlich erst überzeugen lasse, dass es eben doch nicht so ist. Das heißt, auf jeden Fall hat eine neue Liebe, eine neue Frau bei dir eine Chance in deinem Leben. Wenn ja, das, ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, dass ich im Prinzip Frauen eigentlich für tolle Wesen halte. Ja. Nur es gibt halt solche, wo man wirklich die Galle hochkommt. Ja, ich habe auch seit einem Jahr keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen anderen Frauen gesucht, auch keine Wochenendbeziehung oder irgend sowas. Das wird hoffentlich bald ein Ende nehmen. Hoffe ich für dich. Ja, ich hoffe es mal auch. Wenn es kommt, ich habe nichts dagegen. Ja, lieber Michael, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und wünsche dir nie wieder so eine Erfahrung. Das wünsche ich mir auch nicht. Das wünsche ich niemandem. Nee, natürlich nicht. Toi, toi, toi. Alles klar, tschüss. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Es geht weiter mit Silke. Ja, Silke ist 25. Hallo. Ja, hallo. Ich hasse Frauen, wobei hassen vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber ich mag diese, wie ich das immer nenne, Miezekatzen nicht. Was? Ihre Miezekatzenmanier? Ja, also ich bezeichne sie generell nicht als Frauen, sondern als Miezekatzen. Alle Frauen, oder wie? Fast alle. Also ich habe auch wenig Freundinnen. Mhm. Die sind nämlich wirklich integrant. Nee, du weißt, was ich meine. Ja, sie intrigieren gerne. Was macht denn diese Miezekatzenmanier aus? Was beschreibt es mal näher? Ich erahne. Die sind schlank, die sind gut aussehend. Die sind sehr körperbewusst. Die schminken sich, sie unterhalten sich über Sushi-Essen, sie unterhalten sich über neues Parfum, über Gilles Sander, gehen bauchfrei weg, tragen Schickimicki-Oberteile und sind einfach hip und die machen den Mund auf und große Blase, nichts drin. Und warum jetzt genau magst du diese? Man könnte ja sagen, ist doch okay, wenn die halt so ein Leben führen und so drauf sind. Richtig, aber ich finde einfach, dass sie den Ruf kaputt machen der Frauen. Den Ruf der Frauen? Ja, die stellen so ein komisches Bild dar, das ist einfach nicht so. Aha. Was meinst du denn, was der richtige Ruf der Frauen ist oder sein sollte? Frauen sind einfach Menschen, Menschen wie Männer auch. Mhm. Die unterscheiden sich nur in dem Geschlechtsteil, mehr nicht. Sind denn diese Frauen in der Mehrzahl? Wie du sie gerade beschreibst? Ich empfinde es so. Ja. Dann lebe ich auch in einer Großstadt, aber ich empfinde es einfach so. Dass, hast du denn mit solchen Frauen auch schon so im persönlichen Kontakt schlechte Erfahrungen gemacht? Ja? Ja, ob es in der Nachbarschaft ist, ob es auf der Arbeit ist. Also es ist erzähl doch mal, vielleicht ein Beispiel. In der Nachbarschaft zum Beispiel, die Mädels sind immer großartig verliebt. Mhm. Und wenn ich dann frage, wie ist er? Er ist reich, er ist gut situiert, er hat ein tolles Auto, einen wunderbaren Job, ist angesehen, Semi-Promi oder was auch immer. Er hat mir das und das geschenkt, also das sehr viel über Materialismus, finde ich ganz, ganz furchtbar. Also sie geben an? Sie geben an. Ja. Und sie lügen? Lügen? Noch nicht mal das. Also es entspricht sogar der Wahrheit, wo ich mich auch frage, wie dumm einige Männer sind. Mhm. Die haben natürlich dann auch zum Teil selbst schuld, aber... Aber Silke, kann es nicht einfach sein, dass du... Ich meine, ich kenne diesen Typus von Frauen auch, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Aber es ist eben nur ein Typus von Dutzenden von Frauentypen. Vielleicht kennst du wirklich auch nur die Falschen. Es gibt auch wirklich ganz, ganz andere Frauen, die so drauf sind wie du zum Beispiel. Richtig, aber davon gibt es nicht wirklich viele, glaube ich. Du hast also ich treffe sie selten, sag ich so. Bei mir auf der Arbeit zum Beispiel sind zwei. Was machst du für einen Beruf, wenn ich frage? Ich bin Redakteurin. Redakteurin? Mhm. Bei einer Zeitung oder beim Fernsehen? Nee, beim Fernsehen. Beim Fernsehen? Mhm. Das muss ich jetzt nicht mehr leugnen. Bei welchem Fernsehen? Bei Sat.1. Bei Sat.1, ah ja. Wir sind 30 Mädels in der Redaktion und... Jetzt muss ich auch fragen, welche Redaktion du betreust. Darfst du das sagen? Ja, ich darf es sagen. Ja. Jörg Pilawa. Jörg Pilawa. Mhm. Ach, das ist ja schön. Mhm. Ich habe Jörg am Freitag kennengelernt. Ist das so? Bei der NDR-Talkshow in Hamburg. Ja. Und habe ihn sehr gemocht. Er ist Mensch. Ja, er ist wirklich sehr nett. Sehr und ich habe mich auch sehr geärgert über die Angriffe. Du hast die Show wahrscheinlich nicht gesehen von Erika Pluha. Und finde, dass Jörg wirklich ein sehr, sehr menschlich mit seinen Gästen umgeht. Auf jeden Fall. So empfinde ich es als Zuschauer. Und ist es auch so. Ja. Mhm. Klar, also insofern kann ich dich jetzt noch besser verstehen. In diesen Medienbereichen tummeln sich auch diese Art von Frauen. Ne? Ja. Du hast gerade am Anfang, glaube ich, gesagt, du hast doch aber ein, zwei Freundinnen, die anders drauf sind. Ne? Die sind anders drauf, ja. Mhm. Die sind auch sehr schön, also um da nochmal drauf zurückzukommen. Mhm. Aber die sind echt, die sind greifbar. Die sind, die kehren ihr Inneres nach außen. Mhm. Die schmücken sich nicht mit falschen Federn. Wenn es ihnen schlecht geht, weinen sie. Sie zeigen das einfach. Das ist ein Gefühl. Und sind auf gar keinen Fall berechnend. Heißt das, dass du in deinem beruflichen Bereich, wo du umgeben bist, hauptsächlich mit solchen Karriere-Weibern, sag ich jetzt mal, dass du da eigentlich bessere Drähte zu Männern hast oder vielleicht sogar Freundschaften aufgebaut hast? Ich habe fast nur verzauberte Männer im Freundeskreis. verzauberte Männer, das heißt homosexuelle Männer. Ja, genau. Ja gut, aber mit denen kann man ja als Frauen auch wunderbar befreundet sein, ne? Oder? Ja, ich bin gerne die Gabi. Ja, du bist gerne, gerne die Gabi. Hast du den Eindruck, dass dieser Trend, wenn es denn ein Trend ist, dass Frauen so auftreten, wie du es gerade beschrieben hast, dass das immer stärker wird? Mir ist es häufig aufgefallen. Ich finde aber, ich lerne momentan Frauen und Männer kennen, wo der Trend zum Glück wieder von der Oberflächlichkeit weggeht. Mhm, also ganz klar dahingehend, Mensch zu sein. Warum sind diese Frauen eigentlich so? Ich weiß es nicht, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, mich mit Anna länger zu unterhalten. Vielleicht sollte ich es mal zum Thema machen. Ja, ich weiß, es ja das ist auch ein Thema für eure Sendung, ja klar. Ich meine, ich hasse Frauen. Bei Jörg Pilawa ist auch hart, ne? Glaube ich, geht gar nicht im Vormittagsprogramm, oder? Doch, kann man ja umformulieren. Ja, man kann es umformulieren. Ja. Oder eine Facette von so einem Thema. Ja. Ich fand es schön, mit dir gesprochen zu haben. Wunderbar. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall diese beiden Freundinnen behältst. Auf jeden Fall. Und gute Frauenfreundschaften weiter pflegen kannst. Und du grüßt mir ganz herzlich in Jörg. Mach ich. Wann siehst du ihn? Wir haben wieder Produktion am Freitag. Am Freitag. Mhm. Beste Grüße aus Köln von Jürgen. Mach ich. Tschüss, Silke. Danke. Ciao. Ach, wir machen mal ein Päuschen. Wir können mal ein Päuschen machen. 1.36 Uhr und 33 Sekunden. Eine Pause. Und 44 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich hasse Frauen. Ich finde Frauen blöd. Ich finde Frauen nervig. Ich finde Frauen berechnend. Ich finde Frauen arrogant. Wer von euch sagt das? Oder wer von euch sagt, ich finde eine Frau super nervig und ich hasse eine Frau? Und eine Frau hat mir ziemlich schlimme Dinge angetan. Und deshalb ist das Thema, was diese Frau anbelangt, für mich wirklich gegessen. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, 0180 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Peter 56 ist dran. Ja, ich höre dich und sehe dich, Domian. Ja, Abend. Peter, schönen guten Abend, guten Morgen. Du magst auch Frauen oder eine bestimmte Frau nicht? Ja, es bezieht sich auf eine bestimmte Frau, die ich gehasst habe. Ich habe jetzt etwas Abstand gewonnen davon. Ja. Der Grund war, ich hatte es beruflich ziemlich weit gebracht und Chef eines großen Betriebes, und als ich schwer krank wurde, die Tätigkeit aufgeben musste, hat offenbar meine Attraktivität, außerdem war ich im Umgang sicher auch nicht ganz leicht, für meine damalige Frau sehr nachgelassen. Sie ist dann bei mir geblieben und ich konnte später nachweisen, als es mir besser ging, dass sie über 10 Jahre insgesamt 350.000 Mark von meinen Konten entnommen hatte, mit Hilfe von 10 anderen Konten. Ich habe das extra überprüfen lassen durch einen Anwalt und Gericht. Hast du das währenddessen denn nicht gemerkt? Wie bitte? Hast du das währenddessen? Das habe ich eines Tages gemerkt, als ich dahinter kam, dass sie nicht nur mir das Geld wegnahm, sondern auch einen Liebhaber hatte. Mhm. Ich hatte ihr leichtsinnigerweise diese Konten ziemlich lange anvertraut, zunächst auch, weil ich sie gar nicht selbst prüfen konnte. Das heißt, du hast wirklich viel Knete gehabt, dass dir das gar nicht so sehr aufgefallen ist am Anfang. Mhm. Ja, und das war natürlich auch ein bisschen dummer von mir selber. Mhm. Aber während des Berufes hatte ich dazu gar keine Zeit und sie konnte das auch sehr gut. Und später konnte ich es nicht aus Krankheitsgründen. Konto geplündert, 350.000 Mark, sie hatte einen Liebhaber. Und das Allerschlimmste, sie ist also jahrelang zu diesem Liebhaber gegangen. Mhm. Und meine Tochter hat das mitgekriegt, der hat sie immer erzählt, ich gehe jetzt zu meiner Freundin und in Wirklichkeit ging sie zu ihrem Liebhaber. Meine Tochter hat es gewusst. Mhm. Und ja, eines Tages auch, als sie dann aus dem Haus ging, also meine Frau, ich sie aus dem Haus drängte und ich dachte, dann gehen auch die Tochter mit der Mutter mit, hat sie eine große Rede gehalten und sagte, ich werde nie mit ihr gehen. Also der Vater verreist war oder krank war, hast du mal gesagt, du gingst zu deiner Freundin und in Wirklichkeit gingst du zu deinem Freund, ich gehe nicht mit dir. Also meine eigene Tochter ist nicht mitgegangen und auch der leibliche Sohn meiner Mutter, meiner Frau ist nicht mitgegangen, sondern 3 Jahre lang bei mir geblieben. Also es kam dann zum Eklat und es kam zur Scheidung auch. Ja. Ja. Hat die Frau sich dir irgendwann mal erklärt? Hat sie sich entschuldigt? Nein, das hat sie nie getan. Sie konnte sowieso immer nur sehr schwer über sich selber reden. Mhm. Das konnte ich von ihr auch wohl nicht erwarten, dass sie sich entschuldigt. Damit hätte sie das ja zugegeben. Hast du diese Frau früher geliebt? Ja, und zwar erheblich, natürlich. Erheblich. Mhm. Wie fühlt man sich, wenn man einen Menschen liebt? Wir haben das ja nun einige Male heute Abend hier schon gehört. Wenn man einen Menschen liebt oder geliebt hat und dann kommt so eine Wahrheit ans Tageslicht. Ja, es war gar nicht so furchtbar schlimm. Ich war so voller Zorn. Ich habe mich auf einem Psychiater beraten lassen, dass er zu mir sagte, ja, so, solange Sie so jetzt voller Zorn sind, nachfühlbar irgendwie, muss ich nicht um Sie fürchten. Als ich das alles so aufdeckte, ging es mir eigentlich ganz gut. Da habe ich nur darauf hingearbeitet, dass ich endlich das Haus verließ. Mhm. Später kommt dann schon der Rückschlag und die große Trauer. Und die Trauerarbeit bleibt dann natürlich nicht erspart. Wie viele Jahre liegt das jetzt zurück? Das ist alles schon so 2-3 Jahre her. 2-3 Jahre. Und du hast gerade am Anfang gesagt, du hast sie mal gehasst. Ja. Du hast sie mal gehasst. Und mittlerweile nicht mehr so sehr oder gar nicht mehr. Nein, nein. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter, die mich auch regelmäßig besucht. Ist das eure Tochter? Ja, unsere Tochter. Und es ist auch ganz gut, dass das jetzt in ruhigere Farbe da kommt. Sonst würde ich doch irgendwie... Hast du denn mich negativ der Tochter gegenüber mit ihrer Mutter äußern, das würde das Verhältnis so verschlechtern. Also hast du das Gefühl im Moment, dass es verarbeitet hast? Oder ja, aber die Freundin wieder haben und dergleichen. Ah ja, gut, das hilft natürlich dann sehr, ne, wenn man eine neue Partnerin hat. Ist dir diese Frau noch mal über den Weg gelaufen? Wir haben noch bis vor einiger Zeit immer mal Kontakt gehabt, aber jetzt hat meine Tochter, die inzwischen jetzt dort wohnt, aus bestimmten Gründen, dass wir zu weit sind, sie hat ein eigenes Telefon, sodass ich immer an meiner früheren Frau vorbeitelefoniere, oder bei meiner Tochter. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht auch doch durch Mark und Bein ginge, wenn du sie zufällig auf der Straße treffen würdest, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja, ne? Also da ist das Allerbeste wirklich dann auch so ein räumlicher Abstand, dass man sich gar nicht sieht oder gar nicht spricht. Ja. Du hast eine neue Freundin, das ist ja toll. Ja. Das ging dann ja doch relativ schnell, ne? Dass du dann wieder Vertrauen gefunden hast zu einer Frau. Ja, ja, das da habe ich eigentlich auch gestaunt. Das hat sich Gott sei Dank nicht in so einer Verallgemeinerung gegenüber Frauen ausgewirkt, das wäre ja ein Desaster. Wenn man hinterher völlig unfähig wäre zu neuen Beziehungen, so war es Gott sei Dank nicht. Man hört das eigentlich eher umgekehrt, dass wenn Frauen sehr schlechte Erfahrungen mit Männern machen, dass sie dann sagen, ich will gar keinen Mann mehr um mich herum haben und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, ja, es wird ja sowieso allgemein mehr darüber gesprochen, deswegen habe ich angerufen, wie böse die Männer so sind. Ich will dir sagen... Das schadet auch gar nichts, wenn man sieht, dass die Frauen nicht die besseren Menschen sind, beide Männer und Frauen, genau. Ihre Abgründe. Ich würde sagen, das war auch mit einer Überlegung, dass wir diese Sendung mal gemacht haben. Ja. Weil über Jahre, Jahrzehnte es tabu war, ne, dass man auch mal sowas benennt. Aber es gibt halt miese Frauen und miese Männer. Eben. Ne? Und es gibt tolle Frauen und tolle Männer. Ja, und deswegen habe ich angerufen, weil ich das gut fand. Ja. Jetzt eine Frage noch. Ich hoffe aber, dass die Frau dich finanziell nicht so gebeutelt hat, dass du nicht mehr richtig aus den Socken gekommen bist. Nein, es war Gott sei Dank so, dass ich dann noch mit einem blauen Auge wieder rausgekommen bin. Ja. 350.000 Mark. Mann, ja. Mann, wo ist das Geld geblieben? 10 Jahre, nicht? Sonst verteilt. Ganz raffiniert, über 10 Konten verschoben. Ja. Aber das ist nicht meine unmaßgebliche Meinung, sondern selbst der Richter hatte mir gesagt, also gut, wir machen jetzt einen Vergleich, aber mit dieser Sache, die ist so ungewöhnlich, damit wären sie bis zum Bundesgerichtshof gekommen. Mhm. Er hätte also die Revision zugelassen. Mhm. Also nicht nur meine unmaßgebliche Meinung war so, sondern eben auch seine und auch des Anwalts. Ja. Die Sache ist vergessen, fast vergessen. Du hast eine neue Frau und dafür und für diese neue Beziehung wünsche ich dir alles Gute. Ja, ich bedanke mich vielmals. Tschüss, Peter. Tschüss. Ein junger Mann, 22 Jahre alt und er heißt Andreas. Andreas. Ja, Namen Domian. Namen. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Ja, und zwar, ich hasse Frauen am Steuer. Du hast Frauen am Steuer, weil du der Auffassung bist, dass... Also Frauen können, also ich sag mal so, ich will ja nicht alle Frauen über einen Kamm scheren jetzt, aber die meisten Frauen können kein Auto fahren. Was führt dich denn zu dieser Auffassung? Ich hatte schon, ich hatte eben von deinem Kollegen gesagt, da am Telefon, als ich 3 Auffahrunfälle hatte, stimmt ja nicht, ich hatte 2, und jedes Mal war eine Frau dabei und jedes Mal war die Frau schuld. Also die sind 3-mal Frauen hinten drauf gefahren? Nein, zweimal. Einmal ist es schuld, aber 2-mal war die Frau schuld. Ja. Und könnte man ja sagen, dummer Zufall, ne? Könnte man sagen, klar, aber allein mit der Fahrweise auch manchmal, wenn ich das sehe, wenn er dann auf der Autobahn ist, linke Spur, 60, 70. Ich meine, da kriegst du eine halbe Ader. Ist mir auch schon aufgefallen, geht mir auf den Nerven. Aber ich muss auch sagen, dass gerade junge Männer, vielleicht auch in deinem Alter, auch wie, mit Verlaub, wie die besenkten Säue fahren. Ja, gibt es. Stimmt. Einige von meinen Kumpels sind genauso. Mhm. Immer Stoff, Stoff, Stoff, Bleifuß. Aber so einer bin ich nicht. Ich fahre eher sonnenruhig. Mhm. Also nicht so Power. Nun gibt es ja auch dann immer, das wird ja gerne als Gegenargument dann gebraucht, dass die, was die Unfallstatistik angeht, dass Frauen einfach weniger Unfälle bauen. Was sagst du dazu? Dann sage ich mal so, wie viele Frauen haben einen Führerschein und wie viele Männer haben einen Führerschein? Also ich bin der Meinung, dass mehr Männer den Führerschein haben als Frauen. Was glaubst du denn, was wenn deine Beobachtung richtig ist, setzen wir das mal voraus, was meinst du, was der Grund ist, dass Frauen schlechter Auto fahren? Boah, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Schlechter Auto fahren. Hast du dir noch nicht so Gedanken darüber gemacht? Nein, eigentlich nicht. Auf jeden Fall bist du der Meinung, dass Frauen hinter dem Steuer nicht so sehr glänzen. Ist ja, deine Auffassung? Bin ich, ja. Und daher sagst du, ich hasse Frauen, vielleicht nicht so ganz ernst gemeint, aber... Also ich kann dir mal ein Beispiel geben, und zwar ich fahre mit meinem Auto auf einer Hauptverkehrsstraße. Mhm. Auf einmal, klassische Situation, spielende Kinder auf dem Bürgersteig, was passiert? Der Ball rollt auf die Straße, ich voll in die Eisen und hinter mir, bumm. Zwei Frauen steigen aus, fangen an zu brüllen, warum, weshalb, wieso ich denn bremsen würde. Hm. Ich sag, ja, da sind Kinder auf die Straße gegangen, haben sie das nicht gesehen. Nein, wir haben uns unterhalten im Auto. Das haben die auch gesagt noch so. Ja, klar, ja. Das trocken ganz selber. Warum? Ja. Gut, dass die Kinder nicht abgehauen sind, sondern stehen geblieben sind, Polizei und alles klar. Ne? Hm. Ja, da bremst der junge Mann, wir haben auch Glück gehabt. Kennst du denn auch eine Frau in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder ein junges Mädel, die gut Auto fährt? Ja, kenn ich auch. Kennst du auch? Das war von meiner Freundin, der Bruder dessen Freundin. Ach so, genau die. Die fährt auch einigermaßen gut. Ja. Dennoch neigst du zu dieser Verallgemeinerung, aufgrund der von dir gemachten Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, lassen wir das mal so stehen. Deine ist deine Erfahrung. Ja. Gibt sicher böses Blut, wenn man das, wenn die Frau und die Mädels das so hören, ja, was du gesagt hast? Einige Erfahrungen gemacht mit dieser Äußerung, wenn ich es manchmal gesagt habe. Dann gab es Streiterei. Ja, auf jeden Fall. Ja. Andreas, danke für deinen Anruf. Ja, Domian. Bye, bye. Ja. Darf ich noch jemanden grüßen? Nee, darfst du heute auch nicht. Auch nicht. Nee. Ja, tschüss. Wir können ja mal eine Grußsendung machen, aber dann guckt wahrscheinlich kein Mensch zu, weil alle gähnen. Melanie, 23. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja. Ja. Ich hasse Frauen. Ich hasse Blondinen. Wie siehst du denn aus? Ich habe dunkle Haare. Und warum hast du Blondinen? Ja, weil die so typisch doof sind. Ach. Und naiv. Ach. Ja, es sind also die meisten, die ich kenne. Also diese Blonden. Ich beobachte sie ja auch und... Auch die Gefärbtblonden? Auch die Gefärbtblonden. Auch die Gefärbtblonden. Ja. Du meinst auch, dass die Farbe automatisch die Frauen dumm macht? Ja, so ich pauschalisiere normalerweise das nicht so, ja. Aber ich habe festgestellt, die stellen sich alle auf super blöd manchmal, ich glaube extra auch, um bei Männern irgendwie so diesen Beschützerinstinkt auszulösen und suchen sich auch immer die Jungs aus, die gut Geld haben, sag ich jetzt mal, und dann entweder gucken sie total so naiv, so, ich bin ja so ein kleines Schulmädchen und muss mir auch immer schön helfen. Oder die gucken so, ich bin ja die Tollste, ich bin ja die Beste. Also wenn man schon in eine Diskothek geht zum Beispiel, da sieht man das total, finde ich. Und also die ziehen sich auch immer aufreißend an. Diese Frauen provozieren dich richtig. Total. Kann es sein, ich provoziere dich jetzt mal, dass die einfach mehr Erfolg bei Jungs haben als du? Nö, würde ich nicht sagen. Nee? Und du deshalb ein bisschen neidisch bist? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na, ich kenne ja auch Mädchen, die gut ankommen bei Jungs und die sind total anders. Mhm. Ich finde, solche Mädchen zum Beispiel, die Jungs schwärmen vielleicht viel für Blondinen. Mhm. Aber hinterher, in festen Beziehungen, haben die auch oft Dunkelhaarige oder die gar nicht diesem Ideal entsprechen, die sie möchten. Also du meinst, die Blondinen sind für den Spaß und die Dunklen fürs Leben? Mal ja, so gesagt. Ich sag jetzt nicht als alle, ne? Ja. Aber ich würde sagen, so die meisten, ja, weil die meisten Jungs, die bleiben da nicht lange drauf hängen. Also du meinst, dass das richtig so eine Masche ist, die diese Frauen, diese Blondinen reiten? Ja, würde ich sagen. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Genau. Das verurteilst du und du blickst ja auch richtig auf die herab, ne? Ja, was heißt drauf herabblicken? Ich finde das nur manchmal echt lächerlich, weil man kann ja noch zum Beispiel Geschichten erzählen, daran sehe ich das schon, und die kann erstunken und erlogen sein und die glauben das. Die schallen das überhaupt nicht. Wir haben zum Beispiel mal jemand verarscht, die hat dann, wir waren ja in so einem Restaurant und draußen hat so eine Frau so Strumpfhosen in so eine Vitrine reingepackt, ne? Und die guckte da die ganze Zeit so hin und meinte, komisch, woher weiß die denn bloß, wo die alle hinstellen soll? Und da habe ich die dann verarscht und habe gesagt, die hat bestimmt so ein kleines Mikro im Ohr und oben sitzt einer und erzählt ihr, wo sie die dann hinlegen soll. Und da sagt sie, ehrlich? Meinte, ja, wie kann man sowas glauben? Nein, nein, du hast gerade gesagt, das ist ja immer ein drastischer Begriff, dieses ich hasse, ne? Ich hasse. Warum so krass? Du könntest ja auch sagen, das sind blöde Hühner, die interessieren mich nicht großartig. Aber warum sagst du sogar, ich hasse die? Ja, okay, vielleicht ist jetzt der Ausdruck Hass ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, war jetzt das Motto dieser Sendung. Ja. Na, aber ich würde mal sagen, ich finde die einfach nur lächerlich. Und du könntest dir auch gar nicht vorstellen, mit einer Blondine so freundinnenmäßig verbunden zu sein. Nee, also da müsste mich schon echt einer überzeugen, glaube ich. Also bis jetzt, die ich kennengelernt habe, die würden nie meine Freundinnen werden können, weiß ich nicht, weil die mir einfach zu dumm sind. Ich würde mich jetzt nicht dahinstellen, dass ich jetzt der super intelligente Mensch bin, um Gottes Willen, aber Natürlichkeit und so, darauf kommt es mir halt an, und dass das auch Kumpels sind und nicht immer nur im Kopf haben, was ziehe ich morgen an, wie schminke ich mich so und so, und und haben nur Jungs im Kopf und sind so dumm dabei. Also, es ist natürlich wunderbar oder gut, dass du eine Frau bist, die das sagt. Wenn es jetzt ein Mann gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich Alice Schwarzer vor dem Fernseher kollabiert im Moment. Melanie, was wollte ich dich noch fragen? Gerade wollte ich dich was fragen. Ach ja, genau. Mir fällt auf, du kannst es mir als Frau sicher entweder sagen, bestätigen oder sagen, es stimmt nicht, dass Frauen so untereinander auch mehr Konkurrenz haben. Ja, das stimmt. Stimmt, ne? Also ich beobachte, wenn ich mit Freundinnen ausgehe, die Blicke, die gucken immer so ganz mustert Frauen an, was hat die für Beine, was hat die für einen Arsch, wie ist er angezogen. Ja. Bei Männern ist das nicht so. Nee, überhaupt nicht. Ja. Deswegen habe ich auch schon oft so gesagt, dass Männer untereinander, zum Beispiel auch auf Arbeitsplätzen, sich viel besser verstehen als Frauen. So, ich sage jetzt mal so ein typisches Beispiel, so ein Friseurladen. Da ist so eine Konkurrenz und so ein Geläster, und ich weiß nicht, Frauen, die haben nichts anderes teilweise im Kopf, als zu lästern über jemand oder jemand fertig zu machen irgendwie, also habe ich so festgestellt. Irgendwie, bei Männern ist das gar nicht so. Die sind auch zum Beispiel nicht so eifersüchtig, wenn sie zu dritt weggehen oder so, oder wenn sich jetzt ein Kollege noch mit jemand anders trifft, wie bei Frauen. Kennst du denn eine gute Frau? Ja. Das kennst du schon. Ja. Beruhigen. Ich möchte auf jeden Fall doch mal die Ehre der Blondinen retten. Ich habe zumindest einmal in meinem Leben eine sagenhafte Blondine kennengelernt, eine ganz tolle Frau, die überhaupt nicht so war, wie du gerade die von dir beschriebenen oder die Blondinen beschrieben hast, die du kennst. Und die war naturblond? Ja, die war naturblond, ja. Melanie, danke für deinen Anruf. Ja, gut. Tschüss. Ne? Tschüss. Heidemarie. Nee, jetzt bin ich bei Andreas gelandet. Andreas 23. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Ja, ich wollte erstmal zu deiner Sendung sagen, die ist super toll. Danke. Und ich finde dich auch ganz nett. Danke. Und ich wollte aber was ganz anderes sagen, und zwar, ich hasse eigentlich eine ganz bestimmte Frau. Welche? Hallo? Andreas? Wir haben es aber heute wirklich in der Technik. Andreas, hallo? Jetzt ist die Leitung abgekackt. Ach, ihr Lieben. Wir können jetzt nicht weitermachen, höre ich gerade. Das ist ja der Obernerv. Bringt es denn, ich frage mal in die Regie etwas, wenn ich versuche, jemand anderen hier reinzudrücken? Jürgen? Hallo Jürgen? Jürgen ist nicht da. Dann versuchen wir mal. Norbert? Hallo Norbert? Das auch nicht. Unsere Anlage ist abgeschmiert. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Musik machen. Ich bitte sehr um Entschuldigung, aber alle, die jetzt hier arbeiten, können da überhaupt nichts für. Das ist einfach wirklich die Tücke der Technik. Wir bitten um Entschuldigung und machen ein bisschen Musik. Also, ein weiterer Versuch. Norbert, 33. Ist er da? Ja, ich bin da. Na toll. Hallo, Domian. Hallo, Norbert. Guten Morgen. Ja, zum Thema. Du zum Thema. Ja, zum Thema. Eigentlich, ich bin, glaube ich, ein bisschen das Gegenteil zu den anderen Männern, sagen wir es mal so, die gesprochen haben, die eigentlich immer aus einer Erfahrung heraus irgendwo eine schlechte Meinung hatten. Mhm. Ich bin, also ich weiß nicht, ich habe grundsätzlich eine relativ schlechte Meinung über Frauen. Mhm. Warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Vielleicht deswegen, weil ich seit 12 Jahren eigentlich mit keiner Frau irgendwie was zu tun habe, sozusagen. Also keine Stories, irgendwie keine Love Affairs oder wie auch immer. Das wiederum bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Warum hast du seit 12 Jahren mit keiner Frau was zu tun? Bist du schwul? Nein, das bin ich nicht. Nein, ich weiß nicht. Wie, du hast seit 12 Jahren keine Frau angefasst? Angefasst schon, aber das ist auch 12 Jahre ist das schon her. Also 12 Jahre lang keine Affäre gehabt. Ja, genau das. Kein Händchen gehalten, kein Sex gehabt. Keine, nicht mal eine Knutscherei. Und deshalb, weil du Frauen generell nicht toll findest? Nee, das nicht. Aber ich denke mal, dass das vielleicht im Laufe der Zeit einfach dazu geführt hat. Denn es gibt einfach irgendwie, ich versuche Frauen irgendwo nicht so immer zu sehen, dass ich jetzt unbedingt was von der will als Frau, sondern einfach nur als Mensch. Und vielleicht aus dieser Einfachheit heraus, aus dieser Naivität, dass die ja sowieso nichts von mir wollen und ich ja eigentlich von denen auch nicht irgendwie, lässt mich das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich deswegen so lange ohne. Ja, ist mir jetzt aber noch nicht ganz eingängig und ein bisschen abstrakt, warum du eher schlecht im Allgemeinen über Frauen denkst. Versuch mir das mal zu erklären. Das sind so die alltäglichen Sachen so im Leben einfach. Vielleicht auch, sagen wir mal, vom Grund her, dass früher Frauen auch, naja, wie soll ich sagen, Männer wären immer, ich weiß nicht, Männer, das ist auch schon so ein negatives Wort. Norbert, alltägliche Sachen im Leben, sagst du, ne? Ja, sag mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Da sagte der Kollege, der eine junge Mann, der 22-Jährige zum Beispiel, vorhin eher im Straßenverkehr. Mhm. Das sind so Sachen, ich habe mir auch mal oft Gedanken gemacht darüber, warum. Und ich bin so aus der Beobachtung heraus, bin ich der Meinung, die Frauen haben einfach, die Denkweise der Frauen ist einfach irgendwie manchmal völlig verkehrt. Die haben einfach irgendwie nur ein Ziel vor Augen, aber irgendwo dazwischen, irgendwo da denken sie einfach eigentlich gar nicht drüber nach, was sie da machen oder... Nun ist das auch wieder sehr allgemein. Sag mir mal eine konkrete schlechte Erfahrung, die du gemacht hast. Eine konkrete schlechte? Ja. Konkrete schlechte. Ich habe eine Angestellte, ich habe eine kleine Kantine und eine Angestellte zum Beispiel. Die macht ihre Sache ja am Großen und Ganzen super. Mhm. Aber das, was sie eigentlich macht, sie hat nur das Ziel, so vor Augen Essen zu machen. Ja. Aber ob sie dabei Töpfe ruiniert oder sonst was alles zum Beispiel, das scheint doch gar nicht drüber nachzudenken. Ach, meinst du, dass das nur was typisch Weibliches ist? Vielleicht wäre ein angestellter Koch bei dir ganz genauso drauf. Meinung. Meinst du, das ist was Geschlechtsspezifisches, glaube ich? Es ist einfach, sagen wir mal, eine andere Denkweise auch. Ich meine, dass Frauen irgendwo schon anders denken, das ist aber auch durchaus vielleicht auch gut und ergänzt vielleicht auch den männlichen Teil im Leben. Das ist doch eigentlich auch gar nicht schlecht. Nee, sicherlich. Das ist ja auch Sinn der Sache eigentlich. Ne? Gibt es denn noch eine Denkweise, die dir sehr gegen den Strich geht, die du vielleicht so benennen könntest, deiner Auffassung nach von Frauen? Die deine erste Ansprechpartnerin sagte was ganz Tolles irgendwo, Frauen haben irgendwo die Sache ein bisschen überspitzt. Also sagen wir mal, für mich gilt, sagen wir mal, so die Meinung, Frauen halten sich irgendwie in vielen Sachen oft für die besseren Männer. Das ist so ein Punkt irgendwo, der mich auch ziemlich ärgert. Dieses, was ich auch sagte, Männer ist ja schon negativ, dieses Wort irgendwo. Ja, das haben wir der Frauenbewegung zu verdanken, ja, genau, dass genau, man sich genau. Von entschuldigen muss, als Mann auf die Welt gekommen zu sein. Aber das ist ja heute auch gar nicht mehr so schlimm. Ist es denn bei dir so, dass wir alle noch hoffen können, dass du vielleicht doch noch mal dich einer Frau zuwendest? Ja, denn eigentlich, ich meine, sagen wir mal so, gegen einzelne Frauen habe ich eigentlich irgendwo auch keine schlechte Meinung, einzelnen Frauen gegenüber. Es ist einfach nur die Frau an sich als Frau, also die Frauen allgemein. Ja. Das ist wirklich ein Volk für sich, das ich wirklich irgendwie hasse. Also das war Norbert, der Kantinenwirt oder Besitzer, von wo auch immer. Danke für deinen Anruf und ich hoffe, dass du doch bald eine tolle Frau findest, dass sie dir über den Weg läuft. Tschüss, Norbert. Vielen Dank. Tschüss in der Technik. Markus Liebetanz. Das war unsere Sendung. Ich hasse Frauen. Ich hasse keine Frauen. Ich finde Frauen in der Regel klasse. Es gibt solche und solche, aber man darf es nicht verallgemeinern. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. 1 Uhr Radio 1 Live. WDR Fernsehen. Macht's gut und ich hoffe dann auch ohne Pannen bei uns. Tschüss.